Du bist hier, weil du in der neuen Ausgabe des Albrechts einen Artikel geschrieben hast. Worum geht's da? Es geht um die neue Platte von Kraftklub Cargo. Und was ist so dein Fazit davon? Mein Fazit ist ziemlich positiv. Also ich habe die Platte sehnsüchtig erwartet. Kraftklub haben ja 3 Jahre Pause gemacht und jetzt sind sie damit wieder reingestartet. Und mir gefällt die Platte tatsächlich echt gut. Ich würde sagen, sie ist auch sehr umstritten, auch bei Magazinen. Warum kommst du zu dem Schluss, dass es so gut ist und dass nicht, dass es so eine langweilige Platte geworden ist? Ich glaube, bei mir ist es vor allen Dingen so, dass ich halt einfach großer Fan bin und mir dieser Kraftklub-Sound so sehr gefehlt hat, dass jetzt, wo er wieder neu da ist, mir das einfach sehr viel Freude bereitet. Und sie haben ja schon auch ein paar Sachen gewagt, zum Beispiel in Fahr mit mir ist die Featuring-Band ja Tokyo Hotel. Mhm. Würde man vielleicht nicht von Kraftklub erwarten. Ich dachte auch erst so, okay, aber selbst das finde ich irgendwie cool. Also ich finde, das Album bringt einfach Spaß. Wie hast du Kraftklub denn kennengelernt? Wann bist du das erste Mal mit denen in Berührung gekommen? Ich glaube, das war 2015 oder 16 irgendwie so. Einfach durch eine Freundin in der Schule, die irgendwie so meinte, da hör da mal rein, die singen irgendwie coole Texte und seitdem bin ich irgendwie dran geblieben. Ich habe sie damals auch über den FIFA-Soundtrack kennengelernt, weil Eure Mädchen war das damals. Stimmt. Ich weiß gar nicht mehr, welches FIFA das war, aber schon auch eine Weile her. Ja. Ja. Wenn wir gerade schon dabei sind, seit wann man die Band kennt, kurz zu dir, du bist beim Albrecht, seit wann bist du beim Albrecht? Seit Oktober 2020. Und jetzt hast du eine Plattenkritik geschrieben, über was schreibst du sonst so? Alles Mögliche eigentlich. Also ich bin viel in der Gesellschaft unterwegs mit Mental Health Themen. Ich mache aber auch Reviews, alles Mögliche, was so Hochschulthemen angeht. Also man findet mich eigentlich in allen Ressorts ab und zu. Und studierst du auch irgendwas, was dazu passt? Ich studiere Deutsch und Soziologie. Deutsch passt, Soziologie auch, würde ich sagen. Ja, sehr gut sogar. Mira, schon mal vielen Dank für das Gespräch. Ja, danke. Und den ganzen Beitrag, die Leseprobe praktisch aus dem Albrecht hat Mira für uns eingesprochen. Den könnt ihr auf campusradiokiel.de anhören.